Meine Herren, von den Autoren will noch immer ein mächtiger Teil, man möchte sagen unbesehen, nichts vom Rundfunk wissen, weil er den Rundfunk für etwas Vulgäres, für Unterhaltung und Belehrung plumper Art hält. Ich stelle nun mit Vergnügen fest, in einer Hinsicht kommt der Rundfunk der Literatur weit entgegen. Und kann er eine Leistung an der Literatur vollbringen? Die Literatur baut mit der Sprache, welche an sich ja noch immer ein akustisches Element ist. Der Buchdruck, die Drucktype hat, um es ruhig auszusprechen, die Literatur und uns alle in einer unnatürlichen Weise zu Stummen gemacht. Da tritt nun im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts überraschend der Rundfunk auf und bietet uns, die wir mit Haut und Haaren Schriftsteller sind, aber nicht Sprachsteller, und bietet uns wieder das akustische Medium, den eigentlichen Mutterboden jeder Literatur. Und weiter ein antreibendes Element aus dem Rundfunk. Es handelt sich hier um das Sprechen vor einer, wenn auch nicht sichtbaren, so doch real vorhandenen großen Masse. Wieder tritt da der Rundfunk vor uns, die er eben aufgefordert hat, die Drucktype zu verlassen, und fordert uns auf, unseren kleinen gebildeten Klüngel zu verlassen. Ich kann das nicht als einen Nachteil bezeichnen. Beides, mündlich zu sprechen oder sprechen zu lassen und sich auf den lebenden einfachen Menschen der Straße und des Landes einzustellen, diese beiden literaturfremden funkformalen Ansprüche sind auch literarisch gute Ansprüche. Aus der großen Masse folgt übrigens auch eine bestimmte Haltung des Autors. Er hat diese Verpflichtung auch im Buch und im Theater. Dort ist der Verleger, der Direktor, hier ist Zensur. Ich denke, die Autoren werden von sich aus die richtige Einstellung auf die Masse vornehmen können. Ja.